Souvenirshop. Shop. Yeah. Yo, wir brauchen mehr Bordnamensschilder für den Souvenirshop. Entschuldigung, mein Rap heißt auch Bord. No, the drill. It ain't worth the overkill. No, the drill. Halt, stopp, jetzt lege ich paar Millimeter dick, paar Mal quer über den Tisch. Quarantäne oder nicht, im Ergebnis bist du dicht. Prisi lebt es, was du redest, steht dir mäßig zu Gesicht. Ich bin wenig mehr als nichts, wenn ich mal ehrlich bin. Und auch das Wenige, nur weil ich ehrlich bin, ein Eigengewächs. Hört und staunt, wie ich es fertig bringe, ein Mixtape von Pop Smoke zu hören. Und danach nicht wie er zu klingen auf eigenen Tracks. Nicht so scheiße wie der Rest, doch noch 2021. Gelebte Arroganz, was sie reden, ist mir Schwanz. Nach wie vor nicht Werbeamt, Trap-Karriere in den Sand gesetzt und trotzdem läuft es an, nicht mit auf Pumpe, wer bekannter ist. Einmal angefixt, kommt nichts anderes mehr in Frage. Andere werden angezählt und gezählt sind ihre Tage. Sang und klanglos auf die Bahre, abgehandelt und gebongt. Diese Feldwald-Wiesen-Rapper lutschen Schwanz für einen Song, ey komm. Und Labels melken Kühe tot und prügeln tote Pferde. Doch bis heute kein Kavaliersdelikt und auch kein rote Erde. Tragisch, komisch, so absurd, was auf der Strecke bleibt. Gott sei Dank glaube ich sowieso weder an Gott noch an Gerechtigkeit. Ja, lecker Hype, bin grad genügend Style. Nicht zu langweilen, noch vor dem ersten Album. Erste EP, viel Versprechen, zweite EP, selbst Zitat. Erste Album, juckt schon keine Sau mehr. Merkst du selber, war dein A&R, meint das Maß ist randvoll. Schreck mit dir zusammengerollten Schuhs, er hört, so wirst du nicht anscheu, erbärmlich. Dein Lifestyle macht mich sad. Haar gestartet, Fuji Loops und bastelt mir ein Brett. Sapio sexueller Swag, Brazilian Brain Fart Porn, Stalinorgel, heiliger Grad in Sachen Hardcore. Präsi Proselytenmacher, predigt Blütenwasser, trinkt und pisst einen guten Trockenen auf Widersacher.